Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal hat uns heute wieder in eines seiner Häuser geführt und wir haben heute, inshallah ta'ala, die Möglichkeit, das Beste zu tun, was ein Diener tun kann, nämlich Allah subhanahu wa ta'ala, seinen Herrn zu lobpreisen, zu gedenken, auf das Allah subhanahu wa ta'ala uns von den Gedenkenden schreibt und diese Gedenkenden, die Allah subhanahu wa ta'alas Namen erwähnen, sie bekommen Ruhe in ihrem Herzen, liebe Geschwister, und Allah azza wa jal, er wird ihnen einen großartigen Lohn geben. Das ist ein Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, sogar erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala die Namen derjenigen, die in Sitzungen zusammensitzen bei seinen gewaltigsten Engeln. Allah azza wa jal, er liebt diese Diener, die sich wegen ihm treffen und seiner gedenken. Möge Allah Azza wa Jal uns die absolute Ruhe in unseren Herzen spüren lassen und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns von denjenigen machen, die in der Dunya und in der Akhira Barmherzigkeit bekommen. Der Schirk ist die größte aller Katastrophen, die auf der Erde in jeder Zeit und an jedem Ort vorzufinden war. Dass man neben Allah, dem Allmächtigen, andere Götter anbetet. Das war der Grund, warum Allah subhanahu wa ta'ala seine Propheten zu diesen irregehenden Völkern gesandt hat, damit sie ihnen beibringen, dass diese Völker Allah subhanahu wa ta'ala, den Allmächtigen, nur einzig und alleine dienen. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat weder eine Ehefrau, noch hat Allah subhanahu wa ta'ala Kinder, noch gibt es neben Allah jemanden, der das Recht hat, angebetet zu werden. Und dieses haben wir immer vorgefunden in der Geschichte. Aber Allah azza wa jal mit seiner unermesslichen Barmherzigkeit hat niemals die Völker sofort vernichtet, ehe er nicht einen Gesandten zu ihnen entsandt hat, der ihnen beigebracht hat, dient einzig und alleine nur Allah. Aber diese Völker, manche von ihnen haben geglaubt, aber die meisten von ihnen waren immer Kuffar. Die meisten. Das war schon immer so in der Geschichte gewesen, liebe Geschwister, weil die Menschen, sie lieben etwas mehr als Allah subhanahu wa ta'ala, ihren Schöpfer. Allah, er erschafft und sie danken jemand anderen, wal'iyadu billah. Allah erschafft die Menschen und die Menschen, anstatt dass sie Allah, ihrem Herrn, dafür danken, dass er sie erschaffen hat, so danken sie jemand anderen und sind zufrieden mit der Anbetung zu jemand anderen. Und das muss nicht immer ein Mensch sein. Das kann auch ein Stein sein. Das kann eine Götze sein. Das kann ein Baum sein. Das kann ein Wald sein. Was auch immer die Menschen in der heutigen Zeit anbeten. Alles, was neben Allah Azza wa Jal angebetet wird, ist das Falsche. Ist das Falsche. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقَّ. Deswegen, weil Allah Azza wa Jal die Wahrheit ist. Und das, was sie neben Allah anbeten, ist das Falsche. Und dieses darf niemals neben Allah Azza wa Jal angebetet werden, liebe Geschwister. Wir haben eine großartige Zahl, die uns überliefert wurde, in einer Überlieferung, die manche Hadith-Gelehrten als authentisch und andere wieder als nicht authentisch gezeichnet haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala 124.000 Propheten zu seinen Völkern entsandt hat, damit diese Allah azza wa jal lernen, einzig und alleine anzubeten. Wenn diese Überlieferung stimmt, dann schaut die unermessliche Barmherzigkeit Allahs. Warum hat Allah die Völker nicht sofort vernichtet? Warum hat Allah nicht einfach nur einen Gesandten entsandt, der zu seinem Volk sagt, passt auf, wenn ihr nicht sofort damit aufhört, dann werdet ihr vernichtet. Warum hat Allah immer wieder seine Barmherzigkeit gegenüber diesen Völkern erwiesen? Weil Allah möchte, dass wir in das Paradies kommen. Allahu Akbar. So wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal Mu'ad ibn Jabal, einen großartigen Gefährten, gefragt hat, kennst du das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern? So sagte Mu'ad ibn Jabal, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, das Recht Allahs über seine Diener ist, dass wenn sie außer Allah niemand anderen anbeten, dann werden sie das Paradies als Versprechen bekommen. Subhanallah al-Azim. Das Recht von einem Diener ist, dass wenn er nur Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine anbetet, dass er das Paradies bekommt. Subhanallah al-Azim. Wallahi, wenn wir darüber nachdenken, liebe Geschwister, Allah, er erschafft uns. Und er versorgt uns mit allem, was wir im Leben brauchen. Und zudem danken wir andere. Ist der Mensch nicht ungerecht? Ist der Mensch nicht tatsächlich ungerecht, dass er nicht es schafft, seinen Herrn einzig und alleine zu danken für alles, was er in diesem Leben hat? Und nichts könnte er in diesem Leben tun, wenn Allah Azza wa Jal ihm das nicht erlauben würde. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat tatsächlich seine Barmherzigkeit immer wieder bewiesen, liebe Geschwister. Und diese Propheten, sie wurden nicht mit dem Schwert geschickt, sondern sie kamen zu ihren Völkern und sie haben mit ihnen auf barmherzigste Art und Weise gesprochen. Dient Allah eurem Herrn, und Allah hat manche von ihnen mit Wunder ausgestattet. Mit Wunder ausgestattet. Warum? Damit die Menschen sie erkennen sollen. Kennt ihr einen Menschen, der es schafft, aus einem Toten einen Lebendigen zu machen? Welcher Prophet hat dieses mit der Erlaubnis Allahs gemacht? Na, Jesus, Isa a.s. Kennt ihr einen Propheten, der einfach mit dem Stock auf den Boden schlägt und dann spaltet sich das Meer? Wem hat Allah diese Gunst gegeben? Na, Musa a.s. Und wer kam mit einer Schrift, die eine außergewöhnliche arabische Sprache war, wie die Araber es niemals zuvor verstanden haben? Na, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah hat sie mit Wunder ausgestattet, damit die Menschen sie erkennen, damit die Menschen wissen, das ist keine normale Person, mit der ich rede. Allah hat ihnen deutliche Zeichen gegeben, wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch den Mond gespalten hat, vor den Augen der Kuffar. Aber sie sind bei ihrem Weg geblieben. Welch Erniedrigung für diese Personen, dass sie den klaren Beweis vor sich sehen, aber sie bleiben auf ihrem Kuffer. Sie bleiben bei ihrem Unglauben und sie möchten nicht Allah subhanahu wa ta'ala einzig und alleine dienen, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim, wie gewaltig ist diese Sünde, der Schirk, dass man neben Allah azza wa jal etwas anbetet, sogar die Gesandten, die Besten und Auserwähltesten hatten Angst, dass sie zu denjenigen gehörten, die Schirk machten. Ey Wallah. Die Gesandten hatten diese Angst gehabt. Denn sie wussten, nur Allah Azza wa Jal hat die Herzen zwischen seinen Fingern und er dreht sie subhanahu wa ta'ala, wie er will. Hört, was Ibrahim alayhi salam gesagt hat. Der Vater aller Propheten und der Freund Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا. Und als Ibrahim a.s. sagte, mein Herr, mach diesen Ort sicher. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Und schütze mich und meine Kinder davor, dass wir Götzen anbeten. Allahu Akbar. Ibrahim a.s., er hat Allah azza wa jal darum gebeten, dass er nicht zu den Götzendienern gehörte. Ich habe eine Frage an euch, liebe Geschwister. Wer ist in den Tempel gegangen und hat alle Götzen vernichtet, außer eine? Wer war das? Na? Ibrahim a.s. Schaut mal. Ibrahim a.s., er vernichtet die Götzen mit seiner eigenen Hand und trotzdem bittet er Allah um was? Dass er ihn davor bewahren soll? Schirk zu begehen. Was bringt uns dieses bei? Das heißt, auch wenn du heute Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellst, so kann es sein, dass du es morgen machst. Möge Allah uns davor bewahren. Schaut mal, Ibrahim a.s., er hat die Götzen zerstört. Er hat die Götzen zerstört. Und er hat Allah subhanahu wa ta'ala gleichzeitig darum gebeten, dass Allah ihn nicht von den Götzendienern macht. Und Ibrahim a.s., er hat doch Allah subhanahu wa ta'ala angebetet. Und trotzdem hat er Allah darum gebeten, dass Allah ihn unter den Betenden schreibt. Ey Wallah, wie schnell dreht Allah subhanahu wa ta'ala Herzen. Liebe Geschwister, wir müssen uns vorstellen, es gibt Brüder, wir sehen sie mit unseren eigenen Augen vor uns. Und wenn du sie dir anschaust, dann sagst du, dieser Mann, er wird auf dem Weg des Islam bleiben. Aber schon nach einigen Monaten hörst du manchmal von dem und dem, möge Allah uns nicht zu ihm gehören lassen. Du hörst von dem und dem, der hat den Weg wieder verlassen. Subhanallah al-Azim. An dem Tag, wo er gebetet hat, da war er sicher, da war er voller Gewissheit. Niemand hätte ihn von diesem Weg abbringen können. Aber nach ein paar wenigen Tagen, so hat diese Person, liebe Geschwister, den Weg der Rechtleitung verloren und ist den Weg der Irre gegangen. Subhanallah al-Azim. Ibrahim a.s. hat die Götzen zerstört und gleichzeitig hat er Allah darum gebeten, dass Allah azza wa jall ihm niemals zu den Götzendienern zählen lässt. Und so sagt einer der Salaf-Gelehrten, Ibrahim al-Taymi, rahimullah ta'ala, er sagt, وَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءِ بَعْدَ إِبْرَاهِيمِ. Wer kann nach Ibrahim a.s. sicher sein vor der Götzendienerei? Allahu Akbar. Wer kann nach Ibrahim a.s. sicher sein vor der Götzendienerei, liebe Geschwister? Denn Ibrahim a.s., er war der Vater aller Propheten und hatte diese geehrte Stellung bei Allah. Aber trotzdem hat er immer bei Allah Zuflucht gesucht, dass er nicht die Götzen anbetet. Tun wir das? Bitten wir Allah darum, dass er uns vor diesem Schirk bewahrt? Bitten wir Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns niemals zu den Mushrikin, zu den Götzendienern zählt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war der beste aller Propheten. Er fürchtete, diese gewaltige Sünde zu machen, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er brachte uns bei, wie wir uns vor den großen und den kleinen Schirk schützen. Schaut mal, diese Religion ist mit etwas Wunderbarem gekommen. Sie hat uns nicht nur die gewaltigen Sünden aufgezeigt. Nein, diese Religion hat uns auch das Medikament gegeben, wie wir uns vor diesen Sünden schützen, liebe Geschwister. So heißt es in einer Überlieferung, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einem Sahabi, einem Gefährten etwas beibrachte. Er sagte zu ihm sallallahu alaihi wasallam, الشرك فيكم أخفى من دباب النمل. Der Schirk unter euch, er ist versteckter, verborgener als die Schritte von einer was? Von einer Ameise. Hörst du die Schritte von einer Ameise? Wer hört sie? Wer hört sie, liebe Geschwister? Du musst schon die krasseste Technik anwenden, dass du überhaupt die Schritte einer Ameise hörst. Und der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, dieser Schirk, er ist versteckter als die Schritte einer Ameise. Aber hat der Prophet Muhammad s.a.w. uns einfach mit dieser gewaltigen Gefahr alleine gelassen? Nein. Er sagte, وَسَأُدُلُّكْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتَهْ أَذْهَبَ عَنْكَ صِغَارَ الشِّرْكِ وَكِبَارَهُ. Er sagte, soll ich dich auf eine Sache hinweisen, dass wenn du sie machst, dann wirst du sowohl den kleinen Schirk und den großen Schirk meiden? Allahu Akbar. Er hat uns ein Medikament gegeben. Dann sagte er diesem Sahabi, was er sagen sollte. Taqul, du sagst, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Das ist der Dua. Und jeder Muslim muss ihn lernen. Jeder Muslim muss ihn lernen, liebe Geschwister. Das ist ein Dua, den wir jederzeit sprechen sollten. Denn, wallahi al-azim, es ist nicht garantiert für dich, dass wenn du heute den Tawhid in deinem Herzen trägst, dass du es morgen immer noch tust. Denn wie schwach sind die Herzen, wie abweichend sind die Herzen, dass sie heute auf dem Weg der Rechtleitung sind und morgen wieder den Weg der Rechtleitung verlieren. Ich möchte, dass wir diesen Dua inshallah ta'ala kennenlernen. Dieser Dua steht auch im Hisnul Muslim unter der Rubrik Furcht vor dem Schirk. Wenn ich mir nicht unsicher bin, liebe Geschwister, inshallah könnt ihr ihn nachlesen, aber wir sagen ihn einmal zusammen, damit man ihn einmal ausgesprochen hat. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bik wa ana a'lam wa astaghfiruk lima la a'lam. O Allah, wahrlich, ich nehme Schutz bei dir davor, dass ich dir etwas zur Seite stelle, einen anderen Gott, wal'iyadu billah, und ich es weiß, und ich bitte dich um Vergebung für das, was ich nicht weiß. Wie viele schlimme Taten haben wir schon gemacht aufgrund unserer was? Unwissenheit. Möge Allah Azza wa Jal uns vergeben. Diese Überlieferung ist bei Al-Bukhari nicht in seinem Sahih, sondern in Al-Adab Al-Mufrad. Liebe Geschwister, und Sheikh Al-Albani rahimullah sagt, die Überlieferung ist authentisch. Wenn wir den Schirk nicht kennen, dann werden wir diese schlimme Sünde begehen. Warum? Weil wir sie nicht kennen. Schaut, jeder von euch soll sich mal fragen, was hat er damals in der Jahiliya an Sünden begangen? Wenn du nachdenkst und zurückblickst auf diese Zeit, du sagst dir, Allahu Akbar, hätte Allah mich in dieser Zeit sterben lassen, dann wäre ich vielleicht für ewig in das Höllenfeuer gegangen. Subhanallah al-Azim. Aber hat Allah uns nicht davor bewahrt, in dieses gewaltige Höllenfeuer hereingeworfen zu werden? Und ihr wisst, liebe Geschwister, derjenige, der mit Schirk stirbt, er geht für ewig, wal'iyadu billah, in das Höllenfeuer. Manche von uns waren schon auf der Kante des Höllenfeuers, aber Allah Azza wa Jal, er hat sie davor bewahrt, dass sie in dieses Feuer hereingeworfen werden. Und wallahi, du kannst Allah Azza wa Jal nicht genug danken, dass er dir diese großartige Gnade gegeben hat. Möge Allah Azza wa Jal uns zu dankbaren Dienern machen. Was bedeutet der Schirk erstmal sprachlich, liebe Geschwister? Die Gelehrten sagen, der Schirk sprachlich bedeutet Ittikhadu Sharik, dass man sich einen Partner nimmt. Ittikhadu Sharik, das ist die sprachliche Bedeutung von Ash-Shirk. Ja, wenn der Araber dir sagt, Hada Shariki, was meint er damit? Na? Mein Partner. Das ist mein Partner. Zum Beispiel, sie arbeiten zusammen. Ha, sagte Hada Shariki, nicht, dass du das Messer rausholst und sagst, A'udhu Billah. Ja, er meint damit, das ist mein Partner. Mein Partner ist das. Das ist die sprachliche Bedeutung. Aber wenn wir über die religiöse Bedeutung sprechen, so sagen die Gelehrten, Ittikhadu Sharik, أو الندة مع الله تعالى في الربوبية أو في العبادة أو الألوهية أو في الأسماء والصفات. Jemanden neben Allah, jemanden neben Allah, dem Erhabenen, einen Partner zuzuschreiben, dass du sagst, zum Beispiel, neben Allah gibt es noch jemand anderen, der das Recht hat, was angebetet zu werden. Jemanden neben Allah einen Partner zuschreiben, in welcher Sache? In der Herrschaft. In der Herrschaft. Wer alleine besitzt die Herrschaft über alles und nichts und niemand kann sich bewegen, hat Kraft außer Allah subhanahu wa ta'ala, wer ist es, der die Herrschaft kontrolliert und leitet? Es ist Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Frage. Kannst du etwas im Universum bewirken? Antwort. Nein. Kannst du Leben schaffen? Antwort. Nein. Kannst du jemanden den Tod schreiben? Antwort. Nein. Sagt man, ich kann jemanden töten. Du wirst nicht jemanden töten können, wenn wer es nicht erlaubt? Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, hast du es gekonnt letztendlich? Antwort. Nein. Nichts bewegt sich in diesem Universum außer mit der Macht und mit der Kraft Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagen wir als Muslime, la hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt keine Macht und keine Kraft außer bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi al-azim, wenn die gesamten Menschen und die gesamten Djinn dir dazu verhelfen wollten, dass du nur einmal mit dem Auge zwinkerst, du könntest es nicht, wenn Allah das nicht erlaubt. Allah subhanahu wa ta'ala. Du könntest es nicht, wenn Allah Azza wa Jal das nicht erlaubt. Also die Definition, die religiöse, und das ist wichtig, dass ein Muslim sie kennt, dass man neben Allah jemanden zuschreibt in seiner Herrschaft. Herrschaft haben wir geklärt. Niemand kann Leben bringen außer Allah. Niemand kann es regnen lassen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand kann dieses Universum beeinflussen außer Allah subhanahu wa ta'ala. Die Kuffar in Mekka haben das gewusst oder nicht? Na, sie haben gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt mit ihren Worten, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ فَيَقُولُنَّ Allah. Und wenn du sie fragst, wer hat sie erschaffen, dann werden sie sagen, Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ Allah. Und wenn du sie fragst, wer hat die Himmel und die Erden erschaffen, dann werden sie sagen, Allah. Das waren die damaligen Kuffar in Mekka, die mehr Tauhid in Anführungsstrichen besessen haben als die Kuffar heute. Heute gibt es Kuffar, die sagen, wer hat uns erschaffen? Zum Beispiel Affen. Na, was hört ihr? Affen. Was noch? Ja. So, Darwin, Affe, alles dazwischen. Na, das ist das Problem, liebe Geschwister. Subhanallah al-Azim, schaut mal, die damaligen haben mehr gewusst als die heutigen Kuffar. Und dass du Allah subhanahu wa ta'ala auch in Al-Uluhiyya oder Al-Ibada nicht zur Seite stellen darfst. Das bedeutet, dass du Allah subhanahu wa ta'ala alle Anbetung widmest. Keine Anbetung darf für jemand anderen sein, außer für Allah subhanahu wa ta'ala. Du liebst niemanden mehr als Allah subhanahu wa ta'ala. Du fürchtest niemanden mehr als Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich wiederhole das nochmal. Du fürchtest niemanden mehr als Allah subhanahu wa ta'ala. Warum sage ich das zweimal? Weil leider sehen wir in der heutigen Gesellschaft und gerade in dieser Gesellschaft, wo viele Nicht-Muslime sind, dass viele Muslime aufgrund der Angst, dass sie gesellschaftlich unter Druck geraten können, aufhören, ihre Religion zu praktizieren. Möge Allah uns bewahren. Diese Leute haben vor der Gesellschaft mehr Angst als vor Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Angst darfst du nur Allah subhanahu wa ta'ala widmen. Niemand verdient mehr Angst als Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, liebe Geschwister. Und niemals einen Menschen gegenüber. Du musst deine gesamten Ibadat Allah subhanahu wa ta'ala widmen und nichts darf zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Sobald etwas zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala steht, dann war's das. Schaut mal, was war denn der Kufr der Araber in der damaligen Zeit von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Was war der Kufr, liebe Geschwister? Und jeder von euch sollte mittlerweile dieses wissen. Vater. Dass sie Verbindung, zu, also so eine Verbindung zu Allah gehabt haben. Ich habe es vergessen. Na, okay. Allah hat im Koran über diese Leute, wie Allah und Ibn Allah zurückgebracht. Das heißt, indem sie Mittel nehmen, Partner nehmen und sie sagen, diese nähren uns Allah. Sehr gut. Allah subhanahu wa ta'ala, er hat uns über die Kuffar in Mekka etwas gesagt, liebe Geschwister. Und er sagte uns über sie, sie haben, in welchen Dingen haben sie zugestimmt, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Erschaffer ist. Dass Allah subhanahu wa ta'ala auch der, was ist? Der Versorger ist. Aber wenn es um die Anbetung zu Allah ging, dann haben sie gesagt, wir brauchen diese Götzen, damit sie uns wen näher bringen? Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Götze. Liebe Geschwister, passt auf. Und wallahi, jeder von euch sollte Allah subhanahu wa ta'ala unendlich danken, dass er dich nicht zu einem erniedrigten Diener gemacht hat, der etwas dient, was ihm nichts nützen und nicht schaden kann. Subhanallah al-Azim. Du als natürlich denkender Mensch, als einer, der den Nur von Allah Azza wa Jal bekommen hat, du wirst dir sagen, wie können Menschen eine Götze anbeten? Ja, weil Allah dir diesen Nur in deinem Herzen gegeben hat. Wallahi, würde Allah dir dieses Licht der Fitra und du hast die Wahrheit empfangen und deswegen hat Allah diese Wahrheit in deinem Herzen gestärkt, würdest du nicht bereit sein für diese Wahrheit, dann hätte Allah dich auch vielleicht von den Menschen gemacht, die vielleicht eine Kuh durch die Gegend schieben und sagen, das ist mein Gott. Gibt es solche Leute? Gibt es Leute, die eine Kuh durch die Gegend schieben und sagen, das ist mein Gott? Das ist eine Person, der von Allah wahrlich keine Rechtsleitung bekommen hat. Wallahi al-Azim, danke Allah, dass du nicht zu diesen Leuten gehörst, die vielleicht sogar einen Affen anbeten würden, nur damit sie für sich selbst einen Gott kreieren. Nein, Allah hat uns das Licht gegeben, dass wir ihn einzig und alleine danken. Und so haben die Leute in Mekka, die Kuffar, was getan? Sie haben sich diese Götzen genommen. Wer weiß, wie viele Götzen gab es im Umlauf? Ungefähr, Shadi? 360 Götzen. Sie haben zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Kuffar, gesagt, machst du etwa aus alle Götter einen einzigen? Das ist eine verwunderliche Sache. Subhanallah, sie haben das nicht verstanden. Sie haben für jede Sache eine Götze gehabt. Das heißt, jede Angelegenheit in ihrem Leben, so haben sie eine Götze dafür gehabt, die dafür verantwortlich war. Ein Muslim betet wie viele Götter an? Hä? Einen einzigen. Reicht ihm dieser? Ewallah. Allah Azza wa Jal erreicht uns. Und wir brauchen neben Allah niemanden anzubeten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala. Bitte. Entweder im Kinderzimmer, weil mich das stört. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ja, erstmal Quatsch machen und dann lachen. Ne? Na, die machen. Bitte nur. Na, ich habe kein Problem, ihr könnt natürlich Kinder mitbringen, aber im Kinderzimmer einsperren, inshallah. Und damit wir inshallah nicht, weil es kommt auch in den Aufnahmen, ja. Also ich habe viele Aufnahmen. und dann hört ihr im Hintergrund, ich bin das nicht, ja. Aber hört das immer im Hintergrund und ich habe viele, viele Aufrufe. Subhanallah. Manchmal kamen Leute zu mir, die haben ihre Tochter mitgebracht und die hat die, in jedem Dars hat sie geweint. Okay, dann hatte ich die ganzen Aufnahmen auf meinem Unterricht. Und als Dank dafür haben die dann noch schlecht über mich geredet. Möge Allah uns bewahren. Erstmal die Tochter schicken, die brüllt und zum Schluss reden die über mich schlecht. Nicht die Tochter, aber die Mutter von der Tochter. Möge Allah uns bewahren. Schaut mal, liebe Geschwister, Wallahi, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Allah hat dir Nur gegeben. Dieser Nur ist nur deswegen, weißt du warum, lieber Bruder und liebe Schwester? Weil du bereit warst, was zu empfangen, die? Hä? Die? Naam, takallamu ma'i. Die Wahrheit zu empfangen. Wärst du nicht bereit, diese Wahrheit zu empfangen, würdest du jetzt vielleicht sogar zu den Satansanbetern gehören. Gibt es Leute, die beten Satan an? Dann siehst du die, wie heißen die? Gossig? Gossig, ja? Gossig. Nee, gibt es noch einen anderen Namen? Nee, nee, mit G irgendwas. Allahu alam, die sind auch, glaube ich, Teufelsanbeter. Aber Gruftis, Barakallahu fi, Gruftis, das sind die Satansanbeter. Dann siehst du die schwarz, alles schwarz und ihr Mund ganz rot. Ja? Allahu alam, was sie lebendig gegessen haben. Hauzu billah, möge Allah uns bewahren. Die trinken ja auch Blut so von einem Hahn oder sonstiges. Ja? Das sind Leute, Allah Azza wa Jal hat ihnen nicht diesen Nur gegeben, diese Rechtleitung gegeben. Schaut mal, wen sie sogar anbeten. Shaitan. Die brauchen ihn nicht anzubeten. Er hat bereits schon ihr Herz eingenommen, ohne dass sie es gemerkt haben. Subhanallah al-Azim, liebe Geschwister. Deswegen sagen wir, Allah subhanahu wa ta'ala darfst du nicht zuschreiben, auch nicht in der Anbetung. Und die Kuffar in Mekka haben das gewusst. Sie haben aber diese Götzen genommen, weil sie gesagt haben, diese bringen uns Allah näher. Subhanallah. Wie soll dich etwas Allah nahe bringen, wenn du Allah einen Partner zuschreibst? Oder wir kennen andere Religionen, ohne sie jetzt mit Namen zu nennen. Die brauchen einen Zwischenmann. Dann macht man eine Kabine auf und dann flüstert man ihnen seine Geschichte. Und der soll, weil er eine Sonderstellung bei Allah hat, dieses weitertragen an Allah. Die Sonderstellung, die er hat, ist die erniedrigste Stellung. Denn wer neben Allah etwas beigesellt, der ist wahrlich weit abgeirrt. Wie kann er eine Sonderstellung haben? Wie kann diese Person eine Sonderstellung haben? Liebe Geschwister, schaut mal, wenn Allah Azza wa Jal uns in die Irre führt, Wallahi, die Wahrheit wird uns nicht mal mehr vor Augen klar. Deswegen weiß ein Muslim, weder darf ich in der Herrschaft Allahs einen anderen Gott setzen, noch in der Anbetung zu Allah einen anderen Gott setzen. Meine Liebe ist für Allah, meine Furcht ist für Allah, meine Hoffnung ist für Allah, mein Vertrauen ist auf Allah und meine gesamten Ibadat, die gesamten Anbetungen, meine Bittgebete gehen nur zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich weiß, dass Allah azza wa jal die schönsten Namen und Eigenschaften besitzt und sie sind vollständig. Niemand darf Allah in seinen Namen und in seinen Eigenschaften einen Mangel nachweisen. Liebe Geschwister, dieses wäre wahrlich Unrecht, was man gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala macht. Und jeder von uns sollte wissen, solange wir lebendig sind, wird uns jede Sünde vergeben, ganz gleich wie groß sie ist. Denn keine Sünde ist groß genug, als dass sie größer wäre als die Vergebung Allahs. Allah Azza wa Jal sagt, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sag, O meine Diener, die ihr gegen euch selbst maßlos gewesen seid, die ihr so viel an Sünden gemacht habt, verliert niemals die Hoffnung auf Allahs Barmherzigkeit. Gewiss, Allah vergibt die Sünden alle. Er ist ja der Allvergebende und Allbarmherzige. Subhanallah al-Azim. Allah hat uns hier in dieser Ayah etwas gesagt. Solange wir lebendig sind, wird Allah uns jede Sünde vergeben. Frage. Jemand hat Schirk gemacht im Leben, hat bereut. Wird Allah ihm vergeben oder nicht? Er hat Schirk gemacht. Passt auf, die größte aller Sünden. Wird Allah ihm vergeben oder nicht? Warum wird Allah ihm vergeben? Weil er reumütig zurückkehrt, dass er das gelassen hat. Solange du lebendig bist, wird Allah Azza wa Jal dir jede Sünde vergeben, die du gemacht hast, und hättest du auch tausende von Götzen zuvor angebetet. Allahs Gesetz. Hättest du auch tausende von Götzen angebetet, Allah Azza wa Jal, er wird dir deine Sünden vergeben, wenn du aufrichtig bei ihm bereust. Aber jetzt gibt es eine andere Ayah und wir müssen sie miteinander kombinieren. Allah Azza wa Jal sagt, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wahrlich, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird niemals zulassen, dass man ihn etwas zur Seite stellt, einen anderen Gott neben ihn anbetet. Aber alles, was darunter ist, vergibt Allah subhanahu wa ta'ala, wem er will. Subhanallah. Allah vergibt nicht, dass man ihn etwas zur Seite stellt. Das bedeutet, wenn du gestorben bist, vergibt dir Allah jetzt oder kann dir Allah jede Sünde vergeben, außer den Schirk. Wann vergibt Allah dir den Schirk? Solange du am Leben bist. Versteht ihr jetzt, wie wir diese beiden Ayat miteinander bringen? Weil manche Leute sind verunsichert bezüglich dieser beiden Ayat. Nein, die kann man sehr einfach zusammenbringen, indem man sagt, Allah subhanahu wa ta'ala vergibt dir jede Sünde, solange du im Leben bist. Selbst den Schirk. Aber wenn du gestorben bist, kann Allah dir alles vergeben, außer den Schirk. Liebe Geschwister, MashaAllah, ihr seid ja sehr, sehr einsatzbereit. Was ist los? Habt ihr einen Kater von Silvester oder was ist los? Na, deswegen, liebe Geschwister, derjenige, der diesen Schirk in seinem Leben begeht und damit stirbt, so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, man yushrik billah, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Derjenige, der neben Allah etwas beigesellt, so verbietet Allah Azza wa Jal ihm das Paradies, وَمَأْوَاهُ النَّارِ, und sein Zufluchtsort wird das Höllenfeuer sein, وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ, und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Bitte sagt mir, wer hat dieses gesagt? Na, wer hat dieses gesagt? Allah subhanahu wa ta'ala. Aber wenn man aus unseren Predigten etwas herausnimmt, dann hörst du, Allah hat das gesagt, oder nimm sie nur das heraus, was du gesagt hast, und man sagt, das ist von ihm selber. Was ist die Wahrheit? Warum sagen sie nicht, er zitiert gerade Allah aus dem Koran? Weil die Leute dann nachlesen im Koran. Aber wenn man sagt, okay, schaut mal, hier ist ein Video von dem und dem Prediger und er sagt, dass derjenige, der mit Schirk stirbt, in das Höllenfeuer kommt, so heißt es, er hat das selber von sich aus so gesagt. Subhanallah al-Azim. Wallahi, das sind die Worte Allahs. Und wir als Muslime dürfen keine anderen Worte bestätigen, außer die Worte Allahs subhanahu wa ta'ala. Denn es geht hier um Religion. Wenn wir über Religion reden, dann ist nur maßgeblich für uns, was Allah azza wa jal und sein Gesandter sagen. Warum sagt man nicht, er zitiert gerade aus dem Koran? Warum sagt man nicht, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, weil das hier Religionsfreiheit wäre. Aber sie wollen ja die Religionsfreiheit einschränken. Die Leute sollen nicht hören, dass derjenige, der Schirk macht, der neben Allah etwas anderes anbetet, dass dieser in das Höllenfeuer kommt. Nein, dieses wollen sie nicht hören, liebe Geschwister. Aber das ist Fakt. Und wir sagen nur, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und bei Allah, wir wünschen für niemanden, der ein Mensch ist, nicht jeder ist ein Mensch, auch wenn er menschliche Formen hat, dass er in das Höllenfeuer kommt, aber die Gesetze bei Allah sind klar. Deswegen muss jeder nach diesen Vorschriften leben. Wenn er entscheidet, nach diesen Vorschriften zu leben, wallahi, er wird nicht traurig sein, weder in diesem Leben, noch im nächsten Leben. Wenn Allah dich liebt, wer soll dich dann traurig machen? Wenn Allah dich liebt, wer soll dich traurig machen, liebe Geschwister? Aber wenn er diesen Vorschriften nicht folgt, so gibt es ein heißes Feuer. Und Allah Azza wa Jal hat das nur für seine ungerechten Diener bereitgehalten. Möge Allah Azza wa Jal uns vor diesem Höllenfeuer bewahren. Liebe Geschwister, diese Sünde, der Schirk, ist so gewaltig, dass Allah subhanahu wa ta'ala sogar zu seinem besten aller Diener, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, drohende Worte spricht, indem er sagt, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Wenn du aber Allah, ja Muhammad, andere beigesetzt, neben Allah andere anbetest, wird deine Tat gewiss hinfällig, vereitelt, und du gehörst ganz gewiss zu den Verlierern. Zu wem hat Allah diese Worte gesprochen? Zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er ist der beste Diener. Und ihr solltet hier eine Sache lernen, liebe Geschwister. Allah hat alle Propheten davor bewahrt, dass sie welche Sünde machen? Den Schirk. Aber trotzdem sagt Allah azza wa jall hier drohende Worte zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit wir auch lernen. Damit wir lernen, Allah Azza wa Jal, er wird jeden bestrafen, ganz gleich, welche Stellung er hat, wenn er diesen Schirk begeht. Es gibt hier keine Ausnahme. Es gibt nicht, dass man hier sagt, der Name X und der Name Y. Wallahi al-Azim, wenn du Schirk begehst und hier in dieser Dunya der beliebteste Mensch gewesen bist und der reichste Mensch und derjenige, den die Menschen angehimmelt haben, so sollst du wissen, bei Allah subhanahu wa ta'ala gibt es eine andere Abrechnung als bei den Menschen. Und Allah azza wa jal, er ist in der Lage, jeden zu bestrafen, den er bestrafen möchte. Wenn Allah möchte, dann schickt er uns einen kleinen Wind, liebe Geschwister. Wie ihr das manchmal seht, subhanallah, in manchen Ländern, da passiert sowas öfter. Da kommt ein kleiner Wind, ja? Nicht mal ein gewaltiger. Wie sieht die Gegend danach aus, als ob da Krieg gewesen ist? Wo sind die Waffen? Wo ist die Macht? Wo ist der Kuffer? Wo ist der Hochmut? Wie wehrt man sich gegen diesen kleinen Wind? Und das war noch nicht mal das volle Ausmaß der Strafe Allahs. Deswegen soll jeder wissen, Allah Azza wa Jal, er ist in der Lage, uns zu bestrafen, liebe Geschwister. Jeder Muslim, der nicht möchte, dass sein Tauhid ungültig oder unvollständig ist, der muss wissen, wovor er sich schützen muss. Und der Schirk ist die einzige Sünde, liebe Geschwister, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergibt, wie wir gehört haben. Aber der Schirk besteht aus zwei Kategorien. Der Schirk besteht aus zwei Arten, liebe Geschwister. Einmal haben wir den großen Schirk. Und ich möchte, dass ihr euch bitte jetzt sehr, sehr mit mir konzentriert, denn jeder soll auch auf sein Leben schauen, ob er schon eine von diesen Taten gemacht hat, damit er schleunigst bei Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, reuig zurückkehrt, denn dieses sind Taten, für die man, wenn man mit ihnen stirbt, ewig in das Höllenfeuer kommt. Der große Schirk, er beinhaltet einige Punkte. Erstmal, der große Schirk, liebe Geschwister, er kann sichtbar sein. Das heißt, man kann ihn sehen, wie wenn jetzt zum Beispiel eine Person ein Grab oder eine Götze anbetet. So ist dieser Schirk offen zu sehen, was diese Person begeht. Jemand, der ein Grab oder eine Götze anbetet, so ist dieser eine Person, der den Schirk vollzogen hat. Was ist das hier, der große oder der kleine Schirk? Der große Schirk. Das ist ein Punkt. Ein weiterer Punkt, der große Schirk muss nicht immer sichtbar sein. Er kann auch versteckt sein. Was behaupten die Heuchler, dass sie was sind? Gläubige Muslime. Was verstecken sie in ihrem Herzen? Den Kuffer. Sehen wir den Kuffer von außen? Antwort, er ist versteckt. Ha? Den einen, von ihnen sieht man den Kuffer, wenn er eine Götze oder ein Grab anbietet. Bei dem anderen ist der Schirk versteckt, indem wir sagen, dieser verbirgt den Schirk in seinem Herzen, den Kuffer, den Unglauben in seinem Herzen, und er ist nicht bereit, irgendjemanden davon zu erzählen, liebe Geschwister. Dann gibt es einen Schirk, der nennt sich Al-I'tiqadi. Dieser Schirk ist Al-I'tiqadi. Das bedeutet, dass man glaubt, dass jemand anderes Leben gibt oder Leben nimmt oder der es regnen lässt oder der die Angelegenheiten im Universum regelt, liebe Geschwister. Diese Leute, die dieses behaupten, haben ebenfalls den großen Schirk gemacht. Unter ihnen gibt es einige von den Shia, wal-iyadu billah, diese abgeirrte Sekte, liebe Geschwister. Sie sagen von ihren 12 Imamen, von ihren 12 A'imma, die sie zählen, dass sie direkten Einfluss auf das Universum haben. Allahu Akbar. Und die Ärmsten, wo sind sie? Wo ist ihre Macht? Dass wir das mit eigenen Augen sehen können. Das ist das Problem, Wir haben gesagt, wenn du kein Nur in deiner Fitra hast, was wird Allah mit dir machen? Er wird dich, was wird Allah mit dir machen? Er wird dich erniedrigen. Einer glaubt an eine Kuh, das ist sein Gott. Der andere betet eine Götze an. Der andere betet eine Götze an, weil Allah ihm kein Nur gegeben hat. Und den kannst du Bücher geben, die können von morgens bis abends lesen, aber Allah wird den Nur nicht in ihre Herzen bringen. Wisst ihr warum? Weil ihre Fitra, ihre natürliche Veranlagung, diese Natur ist bei ihnen beschädigt. Sie wollen die Wahrheit nicht akzeptieren, liebe Geschwister. Du darfst niemals als Muslim denken, dass jemand anderes in der Lage ist, Leben zu geben oder Leben zu nehmen oder es regnen zu lassen. Und es gibt Leute, die gehen zu ihren Häuptlingen und der sagt, ja, kannst du mal heute es regnen lassen? So nebenbei. Ja, 14.15 Uhr. Wie viele Sekunden noch? Okay. Subhanallah al-Azim. Das sind abgeirrte Leute, liebe Geschwister. Und jeder von uns sollte wissen, Allah subhanahu wa ta'ala, er sendet zu jedem Menschen die Wahrheit. So, dass dieser versteht und zum Schluss entscheiden kann zwischen Lüge und Wahrheit. Ein Sheikh hat erzählt, es gab in einem entfernten Ort, gab es einen, der hat ein paar Götzen besessen. Und der hat die Leute immer eingeladen, dass sie diese Götzen anbeten können. Und er hat natürlich Kohle kassiert von ihnen. Na, dann kamen die Leute und haben die Götzen angebetet. Und er hatte eine besonders große Götze. Das war sozusagen seine besonders heilige Götze. Eines Tages, als die Leute sie wieder angebetet haben, hat Allah einen Hund vorbeigeschickt. Dieser Hund kam, er hat sein Hinterbein hochgehoben und diese Götze voll uriniert. Haben manche Leute verstanden? Haben manche Leute verstanden? Was ist das für eine Götze, die sich selber nicht mal davor schützen kann, dass ein Hund sie voll uriniert? Subhanallah al-Azim. Allah bringt uns immer im Laufe der Zeit was? Beispiele, damit wir uns für was entscheiden? Für die Wahrheit. Möge Allah azzawajal uns nur für die Wahrheit entscheiden lassen. Dann gibt es noch weitere Punkte unter dem großen Schirm. Der Glaube, dass jemand anderem absolut gehorcht werden muss, neben Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wenn diese Person dir dann sagt, das ist verboten und das ist erlaubt, das ist verboten und das ist erlaubt, obwohl Allah was anderes sagt, wenn du trotzdem dieser Person folgst, so hast du neben Allah einen anderen Gott angebetet. Sagt man, Subhanallah, ich habe doch keinen Ruku' vor ihm gemacht, keine Verbeugung und ich habe mich auch nicht vor ihm niedergeworfen. Nein, aber die Anbetung lag worin hier? Dass er ihm gehorcht hat und er hat Allahs Religion gelassen und hat jemand anderen gehorcht. So wie die Juden es gemacht haben mit ihren Schriftgelehrten, wenn diese ihnen gesagt haben, das ist erlaubt und das ist verboten und sie wussten, dass das falsch war, was sie gesagt haben, trotzdem sind sie ihnen darin gefolgt. Wie es in einer Überlieferung von Adi ibn Abi Hatim heißt, liebe Geschwister, das ist eine Überlieferung, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat. Dann ein weiterer Punkt unter dem großen Schirm, dass man anderes liebt, wie man nur Allah subhanahu wa ta'ala lieben darf. Weder darfst du deine Ehefrau so lieben, wie du Allah subhanahu wa ta'ala liebst. Wird mich der eine oder andere angreifen, Abu al-Bara, darf ich nicht meine Ehefrau lieben? Du darfst sie lieben. Aber deine Liebe zu deiner Ehefrau ist verbunden mit deiner Liebe zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wie kann ich sehen, dass meine Liebe zu meiner Frau verbunden ist mit der Liebe zu Allah? Wenn deine Frau etwas Schlechtes tut gegen die Religion, muss deine Liebe zu ihr steigen oder sinken? Sinken. Wenn deine Frau etwas Gutes tut, dir gegenüber, dann, was passiert mit deiner Liebe zu ihr? Sie steigt. Und so weißt du immer, deine Liebe zu ihr ist verbunden mit Allah subhanahu wa ta'ala und so muss jede Liebe auch verbunden sein. Wenn du Geld besitzt, du darfst das Geld nicht mehr lieben als Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr kennt ja diese Leute, es gibt Leute, die schnuppern an ihrem Geld. So, oh, das ist für ihn eine Brise. Ja, der sagt Brise. MashaAllah. Der liebt das Geld und er ist derjenige, über den Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهُ هَوَى. Siehst du denjenigen, der sich sein Gelüst zum Gott genommen hat. Und weil er sein Geld so sehr liebt, so beschäftigt er sich nur damit, noch mehr Geld zu erwirtschaften. Und er lässt die Religion Allahs, denn sein einziges Ziel im Leben ist es, Gold und Geld zu sammeln. Ein Scheich hat erzählt die Geschichte von einer Person, liebe Geschwister, und das ist ein vertrauenswürdiger Scheich. Er sagte, es lebte jemand in Saudi-Arabien. Schaut mal, Saudi-Arabien, die Leute kriegen was mit von der Religion oder nicht? Natürlich, aber er lebte so etwas außerhalb. Dieser war verrückt nach Gold und Geld. Er hatte kleine Goldstückchen. Und eines Tages er merkte, dass der Tod an ihn herannahte. So sagte er, indem er mit seinen Goldstückchen sprach, und eine Person hat ihn dabei beobachtet. Er sagte zu seinen Goldstückchen, was sollt ihr tun, wenn ich nicht mehr da bin? Es darf niemals sein, dass es eine Trennung zwischen mir und euch gibt. So hat er die Goldstückchen in Öl eingetaucht und sie dann verschluckt, bis er gestorben ist. Schaut mal, wie sehr die Liebe gehen kann. Dieser hat das Gold und das Geld mehr geliebt als Allah subhanahu wa ta'ala. Niemanden darfst du deine Liebe mehr schenken als Allah subhanahu wa ta'ala. Wir dürfen andere Sachen lieben, aber diese Liebe ist eine natürliche Liebe. Das bedeutet, sie übersteigt niemals die Liebe zu wem? Zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn deine Frau dir sagt, hör auf mit dem Gebet oder ich verlasse dich, wen musst du verlassen? Das Gebet oder die Frau? Na, wieso, überlegt ihr? Ich habe nicht mal gesagt, wie sie aussieht. Wen verlässt du? Die Frau. Am besten ich auf mit dem. Ich bin mir bei manchen wirklich nicht sicher. Der guckt mich an, als ob ich... Natürlich verlässt du die Frau. Inshallah. Du verlässt die Frau, denn niemand hat die Stellung von Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, ja, ich spreche mit dir in direkten Worten. Wer hat dir denn diese Frau erschaffen? Wer? Hast du sie dir geknetet aus Masse und dann ist sie so geworden? Oder hat Allah subhanahu wa ta'ala sie erschaffen? Und das ist das Schlimme, deswegen sagen wir, Allah erschafft und jemand anderem wird gedankt. Möge Allah azza wa jal uns bewahren. Dann, liebe Geschwister, immer noch unter großer Schirk, dass man denkt, dass eine Person verborgenes Wissen hätte. Was heißt verborgenes Wissen? Dass man denkt, eine Person, er weiß über zukünftige Dinge Bescheid. Welche Spezialisten haben wir da? Hä? Welche Spezialisten, Tufa? Wahrsager. Wallahi, diese Leute, liebe Geschwister, das sind alles Leute, die haben leider keinen Verstand. Schaut mal, subhanallah. Und manche Muslime mittlerweile, die fallen darauf rein. Die holen sich Zeitschriften mit Horoskopen. Ich weiß nicht, was sind Horoskope so? Gibt's Affen oder sowas? Was gibt's? Was gibt's bei Horoskopen? Wirklich einer, der sagt, ja, Affe, ich bin Affe. Subhanallah. Ich bin Krebs. Ich bin, was bist du, Yahi? Wallahi, was bist du? Bleib mal 5 Minuten mit dir zusammen sitzen, mit deiner Seele, und versuch mal herauszufinden, was du bist. Bist du ein Krebs? Bist du ein Affe? Und dann liest er das und sagt, und dann steht da drinnen, morgen wirst du Arbeit finden. Oh, in einem Land, wo die Arbeitslosigkeit so gering ist, natürlich findest du Arbeit. Beim Jobcenter findet jeder Arbeit. Ganz tolle Wahrsage. Oder es steht da drinnen, morgen wirst du heiraten. Heirat ist auch normal. Dann sagt einer, ja, siehst du, ich hab's dir doch gesagt, ich werde heiraten. Und dann glaubt er dieser Sache. Und der kann nicht schlafen deswegen. Der sagt, morgen werde ich heiraten. Was soll ich denn anziehen? A'udhu billah. Wallahi, das sind Leute, Allah Azza wa Jal hat ihnen keine Gnade gegeben, liebe Geschwister. Mittlerweile lesen die Muslime diese Horoskope und sie glauben daran, dass das passiert so, was diese Leute geschrieben haben. Diese Leute sind reine Scharlatane. Allah Azza wa Jal hat ihnen keine Gnade gegeben. Und wenn du daran glaubst, dass eine andere Person verborgenes Wissen hat, so hast du ebenfalls den großen Schirk gemacht. Und der letzte Punkt, liebe Geschwister, vom großen Schirk, ist, dass du denkst, jemand hat ebenfalls die Macht dazu, dir Sünden zu vergeben, außer Allah. Sagt man, subhanallah, gibt es Menschen, die denken, jemand anderes kann Sünden vergeben, außer Allah? Ja. Es gab in der Türkei ein Stück Erde. Manche haben natürlich gleich Kapital daraus gestartet. Natürlich, na? Lira. Sie wollten ein paar Mäuse zusammensammeln. Was haben sie den Leuten erzählt? Das ist heilige Erde. Und jeder, der durchkriecht, durch so eine Art Erde, was wie eine Art Tunnel war, ihm werden die Sünden vergeben. Dann hast du gesehen, am nächsten Tag, groß und klein standen vor diesem Loch. Dick und dünn standen vor diesem Loch. Alle Männer und Frauen standen vor diesem Loch. Bis eine versucht hat, durchzukriechen, aber die war so dick. Wahrscheinlich hat sie besonders viele Sünden gehabt. Die ist nicht durchgekommen. Die haben den Leuten erzählt, liebe Geschwister, wenn ihr durch dieses Loch kriecht, dann sind euch eure Sünden vergeben. Subhanallah al-Azim. Schaut mal, wie man nur, wal-iyadu billah, in einen Zustand geraten kann, wo man als Mensch sagt, was ist mit dieser Person passiert. Ja, deswegen, das waren Punkte. Derjenige, der sie macht, es hat drei Folgen, wenn er diesen großen Schritt macht. Erstens, alle seine Taten, die er gemacht hat, werden vereitelt. Das bedeutet, auch wenn er 100.000 Mal vorher gebetet hat, aber er hat eine von diesen großen Schirksünden gemacht, die wir gerade genannt haben, dann sind alle seine Taten was? Vereitelt. Er geht für ewig in das Höllenfeuer. Wo ist der Beweis? Wie haben wir die Eier? Ha? Wo haben wir die Eier? Allah vergibt alles, was gemacht hast. Genau. Allah wird nicht vergeben, dass man ihn andere Götter zur Seite stellt, aber alles, was darunter ist, vergibt Allah, wem er will. Sie kommen für ewig ins Höllenfeuer, wenn sie was? Gestorben sind oder im Leben bereuen? Wenn sie gestorben sind mit dieser Sünde. Und zusätzlich noch, liebe Geschwister, noch eine Sache. Na? Man sieht Allah nicht. Oder? Bitte? Man sieht Allah nicht. Nee, sie haben den Islam was? Verlassen. Jeder, der den großen Schirk macht, hat den Islam verlassen. Dann kommen wir zu dem kleinen Schirk. Dieser kleine Schirk ist nicht der große Schirk, aber dieser kann, bitte auf kann, 1000 Unterstriche machen, dieser kann zum großen Schirk führen. Dieser kann zum großen Schirk führen. Und dieser kleine Schirk besteht aus zwei Arten, liebe Geschwister. Einmal, dass man Dinge tut, für die Allah Azza wa Jal keine Erlaubnis erteilt hat, indem man zum Beispiel Amulette verwendet, die einem vor dem bösen Blick bewahren. Ja? Jetzt seht ihr immer unsere muslimischen Geschwister, sie haben so ein Amulett, so ein blaues Auge, Nazar. Und immer wenn einer kommt, Nazar. Du triffst mich nicht mit deinen Augen. Ja, als ob er Ping-Pong spielt so. Dein Blick habe ich. Und dann, der denkt, dass das Amulett ihn davor bewahrt, dass jemand ihn schaden kann. Wenn Allah dir schaden will, wallahi, niemand ist da, der diesen Schaden abwenden kann. Niemand. Deswegen dieses Nazar. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich komme mittlerweile zu Deutschen rein, die haben dieses Nazar zu Hause. Schau mal, was sie von uns gelernt haben. Subhanallah, anstatt dass wir ihnen Tawhid beibringen, wir Muslime, was haben wir ihnen beigebracht? Schirk. Wallahi, letztens, ich komme, da ist einer, der hat so einen Laden. Ich komme rein, Nazar. Auch noch riesig, das Auge. Ja? Schaut mal an, was der glaubt. Und das ist die Sache, dass wir uns weit von der Religion entfernt haben und deswegen denken wir, dass Amulette uns beschützen. Aber wer sagt mir jetzt, wie kann jetzt natürlich einer, der ein Unwissender ist, der hat so ein Amulett und man merkt, dass sie unwissend sind, weil wenn man zwei, drei Wörter mit ihnen redet, dann die meisten, die schmeißen das auch weg. Ja? Aber es gibt so ein paar Spezialisten, du sagst ihnen, Achi, dieses Ding kann dich weder schützen noch schaden. Dann sagt er dir, ja, ich weiß. Dann sagst du ihm, schmeiß das weg. Er sagt, nee. Sagst du, warum? Du weißt doch, dass es dir nicht nützen und nicht schaden kann. Er sagt dir, ich hab's nur so. Ja, okay, dann trag das Kreuz einfach nur so. Mach. Hat er es nur so? Antwort? Nein. Er weiß selber, dass dieses Ding ihm nichts nützen kann. Aber er behält es. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn die Wahrheit zu dir kommt, dann musst du der Wahrheit als Muslim folgen. Und du darfst nicht auf der Lüge bleiben. Auch wenn das gegen dein Stolz geht. Denn es gibt hier keinen Stolz bezüglich der Wahrheit. Du musst als Muslim immer die Wahrheit annehmen. Und schaut mal, wie der Prophet Muhammad s.a.w. mit manchen Leuten umgegangen ist. Als er gesehen hat, eine Person, er hatte einen goldenen Ring. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. ihn abgemacht und weggeworfen. Abgemacht und weggeworfen. Dann haben die Sahaba später zu dieser Person gesagt, du kannst doch diesen Ring für etwas anderes verwenden. Er sagte, Wallahi, ich möchte diesen Ring nicht mehr, denn was der Prophet weggeworfen hat, möchte ich nicht mehr als mein Besitz tragen. Diese Leute, die haben verstanden, wenn der Prophet Muhammad s.a.w. ihnen etwas erklärt hat, etwas ihnen gezeigt hat, dann sind sie der Wahrheit gefolgt. Aber subhanallah, warum sind wir so hartnäckig, wir Muslime? Ich meine uns Muslime. Lass die anderen, liebe Geschwister. Wir behaupten doch, dass wir Tauhid in unserer Religion haben. Warum haben wir solche Amulette in unserer Wohnung? Warum tun wir irgendwelche Dinge zu Hause? Mittlerweile findet ihr Muslime, die haben Hufeisen an ihrer Haustür. Wisst ihr, von wo dieser Hufeisen kommt? Jetzt nicht, dass ihr mir sagt, vom Pferd. Ist klar, vom Pferd. Aber wisst ihr, von wem das kommt? Von dem Kuffar. Die haben das als Talisman. Die haben das als Talisman. Dann hängen sie das so hin. Genau mit demselben Hintergedanken. Deswegen, das ist kleiner Schirk, solange du wirklich dieses Amulett bei dir trägst und sagst, ja, das kann mich bewahren hier und da. Weil er unwissend ist, das ist kleiner Schirk. Aber wenn du denkst, dieses Amulett kann Dinge im Universum beeinflussen, dann hast du hier welchen Schirk gemacht, den? Na, den großen Schirk. Möge Allah Azza wa Jal uns bewahren, liebe Geschwister. Und die andere Gruppe ist, vom kleinen Schirk, dass man auf etwas anderes schwört als auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist normal, ja? Du siehst die Muslime, der sagt, ich schwöre bei meinem Vater. Ich schwöre bei meiner Mutter. Ich schwöre bei meinem Hamster. Alles, was er zu Hause hat, der schwört darauf. Ha? Alles, was er zu Hause hat, der schwört darauf. Aber das Schwören ist nur erlaubt auf Allah subhanahu wa ta'ala. Derjenige, der auf etwas anderes schwört, außer auf Allah, welchen Schirk hat er gemacht? Den kleinen Schirk. Aber wenn er denkt, denjenigen, auf den er schwört, der hat so eine Gewaltigkeit, dann hat er welchen Schirk gemacht? Den. Also haben wir gelernt, der kleine Schirk kann zum großen Schirk führen. Deswegen ist das sehr gefährlich, dass wir auf etwas anderes schwören. Du darfst schwören, aber auch nicht zu jeder Sache. Wallahi, das ist mein Lutscher. Wallahi. Subhanallah al-Azim. Wenn du schwörst, dann schwöre in Ernsthaftigkeit. Bei etwas, was dir auch einen Nutzen bringt. Bei etwas, was dir einen Nutzen bringt. Und schwör nicht zu viel. Na, schaut mal, subhanallah. Warum reden wir über dieses Thema? Wir wollen, dass du Taten machst, für die du belohnt wirst. Es gibt Leute, die machen in der Tat Taten. Aber dann kommen sie am Tage der Auferstehung. Mit ihren Taten, liebe Geschwister, schaut mal, was zu ihnen gesagt wird. Zu diesen Leuten, die die Taten nicht für Allah subhanahu wa ta'ala gemacht haben. Allah azza wa jal, es wird zu ihnen gesagt, اذهبوا إلى الذين تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. So geht zu den Leuten hin, denen ihr gegenüber in der Dunya Augendienerei Riya betrieben habt. Das heißt, wenn du gebetet hast, hast du nur gebetet, weil er dich sieht. Wenn du gespendet hast, hast du nur gespendet, weil er dich sieht. Geht zu den Leuten am Tage der Auferstehung, ein wahrlich gewaltiger Tag. Geht zu den Leuten und schaut, ob ihr Lohn bei ihnen findet. Wenn wir bei jemand anderen außer bei Allah Lohn vorfinden. Wallahi nein, liebe Geschwister. Deswegen soll man immer überlegen, wenn du eine Tat machst, du hast dich angestrengt für diese Tat. Du hast Zeit aufgewendet für diese Tat. Du hast Einsatz gebracht für diese Tat. Ist es nicht schade, wenn diese Tat nicht angenommen wird? Aber diese Tat wird nur angenommen, wenn sie für wen ist? Für Allah subhanahu wa ta'ala. Und jeder von uns sollte wissen, wer hat die Herzen in der Hand? Wer sagt mir, wer hat die gesamten Herzen in der Hand? Na, Allah subhanahu wa ta'ala. Und schaut mal und merkt euch diesen schönen Satz von den Gelehrten. Sie sagen, das Herz, dem du gegenüber Riya betreibst, das heißt, du bist aufgestanden, betest, damit einer dich sieht und damit du sagst, ah, der hat mich gesehen. Das Herz von dieser Person, dem gegenüber du Riya machst, ist in der Hand von demjenigen, den du gegenüber ungehorsam gewesen bist. Allahu Akbar. Habt ihr das verstanden? Das Herz von demjenigen, den du gegenüber Riya gemacht hast, sein Herz ist doch in der Hand von wem? Von Allah. Habt ihr das verstanden, ja oder nein? Das heißt, na, wer hat nein gesagt? Du stehst auf zum Gebet, um jemanden zu beeindrucken, richtig? Diesen, den du beeindrucken möchtest, Allah kann doch sein Herz drehen. Okay, willst du aber denjenigen, den du beeindruckt hast, mit etwas Verbotenem gegenüber Allah, willst du von ihm die Liebe gewinnen und Allah hat sein Herz in der Hand? قلب من ترائي بيد من عصيت. Das Herz von denjenigen, den man beeindrucken will, ist in den Händen, denen man sich gegenüber widersetzt hat. Und solche Sätze können nur von den Gelehrten kommen, liebe Geschwister. Im Gegensatz zum großen Schirk hat der kleine Schirk andere Konsequenzen. Erstmal verlässt man den Islam. Antwort? Na? Du verlässt den Islam nicht. Zweitens werden alle deine Taten vereitelt. Nein, nur diese Taten. Richtig, nur die Taten, die du mit dem kleinen Schirm gemacht hast. Was ist kleiner Schirm? Zum Beispiel Ria. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und man bleibt für ewig oder nicht für ewig im Höllenfeuer? Nicht für ewig. Nicht für ewig im Höllenfeuer. Und ich schließe ab mit einer Geschichte, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns erzählt hat, und sie ist bei Imam Ahmad überliefert und authentisch. Am Tage der Auferstehung wird Allah subhanahu wa ta'ala, der Gewaltige, liebe Geschwister, er wird eine Person von den anderen abgrenzen. Am Tage der Auferstehung. Und ihr wisst, das ist der Tag der Versammlung. Allah azza wa jal wird eine Person von den anderen abgrenzen. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala veranlassen, dass von dieser Person 99 Schriftrollen ausgerollt werden. Das bedeutet, wenn diese Papierrollen ausgerollt werden, sie reichen, wie das Auge sehen kann. Sie reichen so weit, wie das Auge sehen kann. Und diese Schriftrollen von ihm, darauf stehen nur was? Seine Sünden. 99 Papierrollen, die so weit reichen, wie das Auge reicht. Darauf stehen nur all seine Sünden. Das heißt, war er ein guter oder ein schlechter Mensch? Ein schlechter Mensch. Allah subhanahu wa ta'ala wird dann diese Person fragen, haben dir meine Schreiber, das bedeutet meine Engel, haben sie dir Unrecht angetan, indem sie Sünden aufgeschrieben haben, die du wahrlich nicht begangen hast? So wird er sagen, nein, oh mein Herr. Alles, was sie geschrieben haben, war gerecht. Natürlich, Allah lässt sie nur das schreiben, was sie von ihm beauftragt bekommen, liebe Geschwister. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Und über euch sind wahrlich Engel eingesetzt, die schreiben, edle Schreiber, sie schreiben das, was ihr tut. Das heißt nicht die Ayah, sie wissen, was ihr tut, dass sie vor euch wussten, was ihr macht. Nein, denn die Engel haben kein verborgenes Wissen, sondern in dem Zeitpunkt, wo du die Tat gemacht hast, dann erst schreiben sie sie auf. Und in den ersten 6 Stunden, merkt euch das, wenn du bereust für diese Tat, dann wird diese Tat, wenn sie auch eine Sünde gewesen ist, nicht aufgeschrieben in deinem Buch. Wenn du innerhalb wann bereust? In den ersten 6 Stunden. Dann wird diese Tat gar nicht aufgeschrieben. Ansonsten, wenn du nicht innerhalb von 6 Stunden bereust, dann wird sie nach den 6 Stunden schon aufgeschrieben. Kann man aber immer noch dafür bereuen? Antwort? Ja. Na, solange deine Seele noch nicht den Kehlkopf erreicht hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Allah azza wa jal wird diesen Diener fragen, haben dir meine Engel, meine Schreiber Unrecht angetan? Er wird sagen, nein. Schaut mal, was Allah azza wa jal, der Allbarmherzige, ihn noch fragt. Hast du eine Entschuldigung für deine Taten? Allahu Akbar. Hast du eine Entschuldigung? Dieser Mann, der hat Sünde mit 50 Ü geschrieben. Das heißt, der hat wirklich gesündigt. Allah fragt ihn, hast du eine Entschuldigung, mein Diener? Er wird sagen, nein, ja Allah. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm sagen, du hast eine Karte bei dir. Darauf steht, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Auf dieser Karte steht das Glaubensbekenntnis, der Tauhid. Dann wird Allah subhanahu wa ta'ala sagen, ich vergebe dir, denn nichts hat den Stellenwert wie mein Name. Dann wird ihm vergeben. Schaut mal, subhanallah al-azim. Der eine oder andere sagt jetzt, heute gehe ich raus und hau richtig auf die Pauke. Ich sage dir, lieber Bruder und liebe Schwester, Allah vergibt, wen er will. Und er bestraft, wen er will. Wer hat dir gesagt, dass du dieser Diener sein wirst? Deswegen, wir wissen das nicht, ob Allah uns vergibt oder ob Allah uns bestraft. Deswegen versuchen wir immer das Gute zu tun und das Schlechte zu lassen, in der Hoffnung, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeiht. Und wenn wir etwas Schlechtes tun, dann müssen wir schnell um Reue bitten, liebe Geschwister. Und ich beende mit der großartigen Aussage von einem der größten Gelehrten der islamischen Geschichte, Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala. Er sagte, At-Tawhidu huwa al-Iksiru al-A'zam. Und ihr habt gerade die Überlieferung gehört, die wir erzählt haben. At-Tawhidu huwa al-Iksiru al-A'zam. Der Tawhid ist ein gewaltiges Wundermittel. فَلَوْ وُضِعَ ذَرَّةٌ مِنْهَا عَلَى جِبَالِ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا لَقَلَبَهَا حَسَنَاتٌ. Der Tawhid ist ein gewaltiges Wundermittel. Wenn du Allah einzig und alleine dienst und neben Allah niemals etwas anderes beigesetzt. Der Tawhid ist ein gewaltiges Wundermittel. Wenn ein Teilchen davon, ein unsichtbares Teilchen, in der Größe eines Atoms, und das ist wahrlich keine Größe, auf die Berge der Sünden und Verfehlungen von einem Diener gelegt werden würde, so würde sie all seine schlechten Taten in gute Taten umwandeln. Und diese Person ist ins Paradies gegangen. Schaut mal, subhanallah al-azim, deswegen soll ein Muslim sich besonders darum bemühen, dass er was in seinem Herz trägt, immer den Tawhid und nicht den Schirk. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah? Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan? Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanakallahu wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Liebe Geschwister, wir haben noch ein paar Minuten bis zum Gebet, inshallah ta'ala. Derjenige, der Fragen von euch hat, so hat er die Möglichkeit, jetzt die Fragen zu stellen. Bitte kurze Fragen, knappe Fragen und keinen Roman. Und die Frauen können ihre Fragen aufschreiben. Barakallahu fikum und Jazakallahu khair. Fadal Ismail. Bei den kleinen Schiff, beim zweiten Punkt, beim Schwören, wie kann das zum großen Schiff werden? Na, wie kann der kleine Schiff, zum Beispiel, dass man auf etwas anderes schwört, außer auf Allah, wie kann das zum großen Schiff werden? Wer kann antworten? Shadi? Wenn man bei dieser Sache schwört und diese Sache eine bestimmte Stellung gibt, die größer ist Allah ist oder gleichspielig ist. Na, richtig. Wenn du auf etwas anderes schwörst, aber dieses, auf was du schwörst, du gibst dieser Sache dieselbe Gewaltigkeit, dann ist das hier großer Schirk. Deswegen, wer das gemacht hat, bitte ab jetzt unterlassen, dafür bereuen und inshallah Allah subhanahu wa ta'ala wird dir vergeben. Ja, wir haben das bei den Arabern, die kennen das. Ha? Bsharafak, sagt er. Scharafak heißt bei deiner, schwör bei deiner Ehre. Dürfen wir das? Antwort? Nein. Weder bei deiner Ehre, noch bei deiner Seele, noch bei deiner Mutter, noch bei deiner Großmutter. Bei niemandem darfst du schwören, außer auf Allah. Subhanahu wa ta'ala. Waren das jetzt zwei oder drei Arten vom kleinen Schirk? Zwei. Zwei Arten vom kleinen Schirk. Ich habe drei aufgeschrieben. Einmal das Tragen vom Amulett. Na? Das Schwören bei jemand anderem außer Allah. Na? Und Aliyah. Ja, Aliyah, das ist sozusagen wie eine, der Prophet s.a.w. hat das gesondert genannt, als er über den kleinen Schirk geredet hat. So sagte er, wisst ihr, was der kleine Schirk ist? Dann haben sie gesagt, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Dann hat er gesagt, der kleine Schirk ist Aliyah. Hier haben die Gelehrten das nur aufgezeigt, damit wir wissen, manchmal hat der Prophet s.a.w. uns direkt gesagt, was kleiner Schirk ist. Naam, wafika bakallah. Fadl. Naam. Inshallah ta'ala. Gibt es noch Fragen, Rashid? Na. Ist nicht erlaubt. Ist das mit einem Zauberer genauso? Na. Wie ist das mit einem Wahrsager und einem Zauberer? Wie ist die Sache hier? Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, derjenige, der zu einem Wahrsager geht, das heißt, er geht nur so interessenshalber? Ha? Was ist mit ihm? Sehr gut. Seine Gebete werden für 40 Tage und Nächte nicht angenommen. Hat er an den Wahrsager geglaubt? Die Antwort? Nein, er ist nur so aus Interesse hingegangen. Derjenige aber, der hingeht und an ihn glaubt, so ist er. Der ist ein Kafir geworden. Weil er denkt, jemand anderes hätte neben Allah verborgenes Wissen. Deswegen aufpassen hier, liebe Geschwister. Der Zauberer selber ist Kafir. Auch der Wahrsager. Na? Und derjenige, der zum Zauberer hingeht, und das machen viele, viele von den sogenannten Muslimen, die gehen und sagen, mach mal was mit dem und mach mal was mit jenem. Natürlich, der arbeitet mit Jinn zusammen. Na, und dann vollzieht er seine Taten. Man darf als Muslim nicht mit einem Zauberer in Kontakt geraten, denn der Zauberer ist ein Kafir und derjenige, der an ihn glaubt, a'udhu billah, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, so hat er selber sein eigenes Unglück herbeigerufen. Assalamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wird es Menschen geben, die noch nie vom Islam gehört haben? Wenn ja, wie wird das Urteil über sie sein? Ja, es wird Menschen geben, die haben nie vom Islam gehört. Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, er führt eine Überlieferung an zu der Ayah, wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'atha rasula. Wir werden niemals bestrafen, bis wir einen Gesandten geschickt haben. Da hat Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, eine Überlieferung angeführt. Die ist bei Imam Ahmad und bei Al-Bazar und anderen. Und sahih nach Sheikh al-Albani. Vier Leute werden am Tage der Auferstehung kommen und vor Allah subhanahu wa ta'ala ihre Entschuldigung vorbringen. Unter anderem eine Person, man nennt ihn von Ahlul Fatra. Ahlul Fatra, das bedeutet, er hat nach der Fitra gelebt und niemals kam eine Botschaft zu ihm. Das heißt, ihn hat kein Prophet erreicht. Dieser wird sozusagen eine Art Prüfung ist nicht richtig, aber eine Art Prüfung am Tage der Auferstehung bekommen. Wenn er sich für das Richtige entscheidet, geht er in das Paradies. Wenn er sich für das Falsche entscheidet, dann geht er in das Höllenfeuer, wallahu ta'ala, ala wa ala. Wenn ich eine Schwester sehe, wie sie Schirk macht, soll ich sie zur Seite nehmen und mit ihr sprechen, obwohl ich sie nicht kenne? Unbedingt. Unbedingt. Denn das ist keine kleine Sünde. Ja? Wir reden hier nicht über eine Sünde, die klein ist, sondern wir reden über eine gewaltige Sünde. Ist es mir eine Pflicht oder wäre es gut, aber kein Muss? Bitte rede mit dieser Schwester, inshallah ta'ala, und versuch ihr eine Seite zu geben, wo es Tawhid-Unterrichte gibt, so dass sie auch weiß, was haram ist, aber mit ihr auf gute Art und Weise reden. Wie ich euch gesagt habe, liebe Geschwister, wir haben hier einen Zustand erreicht, wo die Unwissenheit so gewaltig ist, wallahi al-azim, wie wir uns das nicht vorstellen können. Darf sich der Ehemann bei Angelegenheiten zwischen seiner Frau und ihren Freundinnen einmischen? Der Ehemann, er kann mitbestimmen, ob diese Freundin, die eine Frau hat, ob er möchte, dass sie mit ihr zusammen ist oder nicht. Ja, natürlich, das darf der Ehemann. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Jeder von euch ist ein Schafshirte und jeder von euch wird gefragt nach seiner Schafsherde. Das bedeutet, der Mann ist verantwortlich für seine was? Familie. Und wenn er sieht, dass eine Freundin von der Frau ihr Übles beibringt, Schlechtes beibringt, Fitna beibringt, dann kann er ihr natürlich mit Sicherheit verbieten, dass sie mit dieser Frau herumläuft. Aber er sollte diese Sache sollte er nicht maßlos ausnutzen, indem er ihr alle Freundinnen verbietet oder sonstiges. Nein, diejenigen, die gut sind, er sollte ihr das nicht verbieten, dass sie mit ihnen zusammen ist. Wallahu ta'ala, ala wa ala. Ist es eine Sünde, wenn man nicht heiratet? Das kommt darauf an. Die Gelehrten, sie haben unterschiedliche Ansichten. Aber, wallahu ta'ala, ala wa alam, wenn man befürchtet zu sündigen, das bedeutet Zina zu machen, hier sagen die Gelehrten, ist es eine Pflicht geworden zu heiraten. Wie Ibn Qudama und andere. Wenn man befürchtet zu sündigen, dann ist es eine Pflicht geworden zu heiraten. Na, weil man hier sonst, walayyadu billah, den schlechten Weg einnehmen würde. Assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Also zum Beispiel, wenn man etwas klaut und es dann zurückbringt, ist die Sünde dann gelöscht oder muss man immer noch bereuen? Nein. Also erstmal barmherziger Dieb auf jeden Fall. Er bringt sogar die Ware zurück. Man bereut natürlich. Du hast ja die Tat letztendlich gemacht. Und du hast hier auch eine Sünde gegenüber Allah gemacht und du hast das Recht von jemand anderen verletzt. Wallahu ta'ala ala wa alam. Wer hat alles noch eine Frage, damit wir das einschränken, inshallah? 1, 2, 3 Fragen. Ich wollte nur fragen zu der Frage wegen dem Wahrsager. Na. Wenn jemand zu einem Wahrsager geht und ihn glaubt, und du meinst, du hast ja erst Kaffee, aber nach dem Fall du Bruder, oder? Ja, natürlich. Na klar. Der Bruder fragt, wenn jetzt eine Person auch mit einem Wahrsager in Berührung geraten ist und er dachte, dieser Mann erzählt Richtiges und er hat Wissen und dies und das, natürlich, man schließt ihn nicht aus, bis man ihn belehrt hat. Wenn er belehrt wurde und dann immer noch sagt, ist mir egal, das ist mein Weg, natürlich, der hat den Islam verlassen. Möge Allah uns bewahren. Wallahu ta'ala, ala wa alam, subhanaka wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk. Gentlemen, can you have it from the...